mein Herz am Schlössli auf einem schönen Rössli. Da lugt die Frau zum Fenster raus und sagt, der Mann ist nicht zu Haus und niemand, und niemand, und niemand heim als meine Kind. Und das Mädchen ist auf der Wäsche Wind. Der Herr auf seinem Rössli sagt zu der Frau im Schlössli, sitz gute Kind, sitz böse Kind, ach liebe Frau, ach sag geschwind, kucku, kucku. In meiner Tasche für Volksakit, da hab ich manche angebet, kucku, kucku, kucku. Die Frau, die sagt, sehr böse Kind, sie folgen und nicht geschwind, sie sie böse, die Frau, die sagt, sie böse Kind, sie folgen, der Mutter nicht geschwind. Da sagt der Herr, so reit ich heim, dergleichen Kinder brauch ich kein Kuckuck, Kuckuck, und reit auf seinem Rössli weit, weit hinweg vom Rössli, Kuckuck, Kuckuck.